»Auf den Freund willst du schießen?« fragte ich und schlug sanfte Wogen über dem Scherbenhaufen. »Na los, sei nicht knauserig, schieß los, lieber Ballermann. Es möge dir wohl bekommen.« »Melde getarnten Japs«, schnarrte er und begann aus allen 5 Fingern auf mich zu feuern, dass der Putz von den Wänden stob. Vorsichtshalber senkte ich, weiter sanft über ihm wallend, mein Sprachzentrum etwas ab, damit es keinen Treffer erhielt, verlieh dem Unterteil der Wolke, die ich war, eine kompaktere Beschaffenheit und rammte damit ein kommodengroßes Computerbruchstück, das es auf den Burschen losrutschte und eine ganze Lawine von Schrott mit sich riss. »Angriff!« brüllte er. »Alles Feuer auf mich! Zum Ruhme des Vaterlands!« »Du bist aber ein ganz eifriger!« konnte ich gerade noch sagen, ehe ich mich restlos in eine Wolke verwandelte. Genau zum rechten Zeitpunkt, denn es rumste gewaltig. Der Trümmerberg erbebte und aus seinem Innern brachen Flammen. Mein aufopferungswilliger Gesprächspartner stand in bläulichem Glanz, wurde weißglühend und nachher schwarz, stieß mit dem letzten Atemzug aber noch hervor, »Zum Ruhme des Vaterlands!« Dann löste er sich auf. Erst gingen die Arme flöten, dann platzte vor Hitze der Brustkorb und ließ für einen winzigen Moment seltsam primitive, mit Bast verflochtene Kupferdrähte sehen. Zuletzt fiel das Härteste, der Kopf. Er platzte auf wie eine gewaltige taube Nuss und war tatsächlich hohl. Der Rumpf, wie gesagt, stand wie ein brennender Mast, ging in Rauch auf und fiel in Asche. Obgleich ich nur ein Dunst war, spürte ich aus der Ruine eine Glut schlagen, wie aus dem Krater eines Vulkans. Ich zog mich an die Wand zurück und wartete ab, aber es blickte kein neuer Gesprächspartner aus der Lohe, die emporwaberte, dass die bisher unversehrt gebliebenen Leuchtröhren an der Decke platzten. Splitter und Leitungsreste fielen auf den Schutt. Zugleich wurde es immer dunkler, und dieser einstmals so ordentliche, kreisrunde Raum erinnerte an den Schauplatz eines Hexensabbats, beleuchtet von der blauen Flamme, die unentwegt loderte und mich durch ihren Zug zu rösten drohte. Ich sah, dass hier nichts mehr zu erkunden war, sammelte mich und floss hinaus in den Korridor. Die Japaner hatten mit Sicherheit noch andere Zentren der Rüstungsindustrie in Reserve. Ein zur Reserve gehörender und daher weniger wichtiger Komplex konnte auch dieser Vernichtete gewesen sein. Aber ich hielt es für geraten, das Freie zu gewinnen und vor der nächsten Etappe der Erkundung die Zentrale zu verständigen. Unterwegs stieß ich auf nichts, was mich aufgehalten hätte. Durch den Korridor kam ich an die Panzertür, durch deren Schlüsselloch auf die andere Seite, dann ließ ich auch das Gitter hinter mir, nicht ohne volle Mitleid noch einmal die Warntafeln zu überfliegen, die keinen Schuss Pulver wert waren. Endlich schimmerte hell die unregelmäßige Öffnung der Höhle. Erst hier nahm ich eine Gestalt an, die der eines Menschen nahe kam. Irgendwie war ein Gefühl der Sehnsucht in mir erwacht, eine neue, bisher nie gekannte Nostalgie. Ich suchte einen Stein, der sich als Sitz zum Ausruhen eignete, geriet aber in einen zunehmenden inneren Zwiespalt. Ich bekam immer größeren Hunger, konnte als Sendling aber nichts zu mir nehmen. Ich hätte, um schnell mal einen Happen essen zu können, diesen vielseitigen Sendling seinem Schicksal überlassen müssen, und das wäre schade gewesen. Ich verschob es also, wollte erst mal meine Auftraggeber verständigen, ehe ich das Gerät in einem sicheren Versteck unterbrachte und mir eine Mahlzeit leistete. Ich rief Vevich, erhielt aber keine Antwort. Ich rief und rief. Totenstille. Vielleicht gelangten die Kurzwellen nicht aus der schmalen Kluft. Ich verwandelte mich, mit einem gewissen Widerwillen, zurück in eine Wolke, schoss kerzengerade empor in die schwarze Himmelskuppel und rief erneut die Erde, diesmal als Vogel. Freilich, ich war kein Vogel. Ohne Luft tragen Flügel nicht, aber mir ist das so herausgefahren, weil es besser klingt. Besuche. Wie in Trance kam ich von meinem verunglückten Einkaufsbummel zurück. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich auf mein Zimmer fand. So sehr suchte ich zu begreifen, was vor dem Warenhaus passiert war. Da ich nicht die geringste Lust hatte, mich mit Gramer und Konsorten an den Tisch zu setzen, aß ich das Ganze im Schreibtischfach aufbewahrte Teegebäck auf und spülte mit Coca-Cola nach. Draußen dunkelte es bereits, als jemand an die Tür klopfte. Im Glauben, es sei Hose, öffnete ich. Vor mir stand ein fremder Herr im dunklen Anzug, eine flache schwarze Tasche in der Hand. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn automatisch für einen Bestattungsunternehmer hielt. »Darf ich eintreten?«, fragte er. Ich trat wortlos zurück. Er setzte sich, ohne sich umzusehen, auf den Stuhl, über dem mein Schlafanzug hing, nahm die Aktentasche auf die Knie, packte einen dicken Stoß von Papieren aus und setzte sich eine altmodische Brille auf und sah mich eine ganze Weile schweigend an. Seine Haare waren fast weiß, die Augenbrauen aber schwarz. Er hatte blutleere Lippen, die Mundwinkel in dem hageren Gesicht zeigten nach unten. Ich stand reglos am Schreibtisch und er legte eine Visitenkarte vor mich hin. »Professor Dr. Alan Shapiro, ICGD«, konnte ich lesen. Anschrift und Telefonnummer aber waren sehr klein gedruckt und nicht zu entziffern. In die Hand nehmen wollte ich das Kärtchen jedoch nicht. Mich erfassten Gleichgültigkeit und Überdruss. Ich hätte am liebsten schlafen mögen. »Ich bin Neurologe«, sagte er, »und ziemlich bekannt.« »Ich glaube, ich habe was von Ihnen gelesen«, brummelte ich unsicher. »Kalotomie, nicht wahr? Lateralisierung der Gehirnfunktion.« »Ja. Ich bin auch Berater der Lunar Agency. Mir haben Sie es zu verdanken, dass Sie nach Belieben schalten und walten können. Ich vertrete die Ansicht, dass Sie im jetzigen Zustand beschützt werden müssen, mehr aber nicht. Der Fluchtversuch war kindisch. Sie müssen das verstehen. Sie sind der Träger eines Schatzes, der gar nicht mit Geld zu bezahlen ist. Ein Geheimnisträger, wie die Deutschen sagen. Alle Ihre Bewegungen sind unablässig verfolgt worden, und das nicht nur von der Agentur. Bisher, Herr Tichy, wurden 8 Versuche vereitelt, Sie zu entführen. Bereits auf dem Flug nach Australien standen Sie unter der Beobachtung durch Spezialsatelliten, die nicht nur uns gehörten. Ich bin mit meiner ganzen Autorität gegen die Forderungen der Politiker aufgetreten, denen die Agentur untersteht. Man wollte sie festnehmen, unter Kuratel stellen und so weiter. Die von Ihrem Freund eingeholten juristischen Ratschläge sind völlig wertlos. Wenn es um einen ausreichend hohen Einsatz geht, verliert das Recht seine Gültigkeit. Solange Sie am Leben sind, befinden sich alle interessierten Seiten in einem Zustand des Patt. Das kann keinen Bestand haben. Wenn man sie nicht zu fassen kriegt, wird man sie töten. »Wer ist Mann?«, fragte ich, sah ihn an und wunderte mich gar nicht. Der Besuch versprach länger zu dauern. Ich warf einen Stapel Zeitung und Bücher vom Sessel und setzte mich. »Das spielt keine Rolle. Sie jedenfalls haben, nicht nur meiner Ansicht nach, Ihren guten Willen gezeigt. Ihr offizieller Bericht ist mit dem verglichen worden, was Sie hier geschrieben und in dem Konservenglas vergraben haben. Überdies verfügt die Agentur über einen Tertium Comparationis in Form sämtlicher Mitschnitte Ihres Funkverkehrs mit der Zentrale.« »Na und?«, fragte ich. Weniger aus Neugier, sondern weil er eine Pause machte. »Teils haben Sie die Wahrheit geschrieben, teils müssen Sie konfabuliert haben. Nicht vorsätzlich. Sie haben geglaubt, was in dem Bericht steht und was Sie hier verfasst haben. Wenn im Gedächtnis Lücken auftreten, ist jeder normale Mensch bemüht, sie auszufüllen. Das geschieht ganz unbewusst. Übrigens kann man gar nicht wissen, ob Ihre rechte Gehirnhälfte tatsächlich eine Schatzkammer ist.« »Das heißt?« »Die Kalotomie brauchte kein Werk des Zufalls zu sein.« »Sondern?« »Ein Ablenkungsmanöver.« »Von wessen Seite? Des Mondes?« »Das ist durchaus möglich.« »Ist es denn aber wieder so wichtig?«, fragte ich. »Die Agentur kann doch weitere Kundschafter entsenden.« »Selbstverständlich. 6 Wochen sind Sie jetzt wieder hier. Und kaum, dass die Diagnose, Ihre Kalotomie, gestellt war, wurden 3 Mann aus Reserve entsandt.« »Ohne Erfolg?« »Alle kamen zurück, aber als Erfolg ist das leider nicht zu werten.« »Ich verstehe nicht.« »Die Erfahrungen dieser Männer decken sich nicht mit den ihren. In keinem Punkt? Es ist besser für Sie, keine Einzelheiten zu wissen. Die aber Sie wissen, Professor Shapiro, sagte ich grinsend, dann kann es auch für Sie unangenehm werden. Er nickte philosophisch. Selbstverständlich. Unter den Experten gibt es mittlerweile eine Masse einander widersprechender Hypothesen. Die Analyseergebnisse lauten in etwa so. Klassisch gebaute Sendlinge waren auf dem Mond keinerlei Überraschung. Das war erst der molekulare Fummel, in dem sie zuletzt gesteckt haben. Seither ist aber auch er dort kein Unbekannter mehr. Was ergibt sich daraus für mich? Das werden Sie sich denken können. Sie sind dort weiter vorgedrungen als Ihre Nachfolger. Für die hat der Mond eine Show abgezogen? So sieht es aus. Und für mich nicht? Sie haben wenigstens teilweise die Dekorationen durchstoßen. Wie durfte ich dann zurückkehren? Weil das Dilemma im Sinne des strategischen Spiels damit seine optimale Lösung fand. Sie kamen zurück, die Aufgabe war erfüllt. Gleichzeitig kamen sie nicht zurück, die Aufgabe blieb unerfüllt. Wären sie nicht wiedergekommen, hätten im Sicherheitsrat die Gegner weiterer Erkundung die Mehrheit gewonnen. Diejenigen, die den Mond vernichten wollen? Nicht so sehr vernichten, als vielmehr neutralisieren. Das ist mir neu. Wie soll das vor sich gehen? Es gibt dafür ein Mittel. Höchst kostspielig, zwar eine neue Technologie in der Entstehungsphase. Ich kenne keine Einzelheiten, weil es so besser ist für uns alle. Und auch für mich. Immerhin haben Sie davon munkeln hören, meinte ich. Es dürfte also in jedem Falle eine postatomare Technologie sein. Keine Wasserstoffladungen, keine ballistischen Raketen, sondern etwas Diskreteres. Der Mond würde es nicht rechtzeitig identifizieren können. Für jemand, der sein halbes Gehirn los ist, sind sie durchaus intelligent geblieben. Kommen wir jedoch wieder zur Sache, das heißt zu Ihnen. Ich soll mein Einverständnis für Untersuchung geben? Unter den Auspizien der Agentur? Meine rechte Hälfte soll ins Verhör? Der Fall ist viel komplizierter, als Sie annehmen. Neben Ihrem Bericht und den Mitschnitten von der Mission liegt uns eine ganze Reihe von Hypothesen vor. Die sicherste lautet in etwa wie folgt. Auf dem Mond ist es zu Kollisionen zwischen einzelnen Sektoren gekommen, nicht aber zu einer Union sämtlicher Sektoren. Oder aber der Vernichtung der einen durch die anderen. Auch ein Plan zur Bekriegung der Erde kam nicht zustande. Was ist dann eigentlich passiert? Wenn man das mit angemessener Gewissheit sagen könnte, brauchte ich Ihnen jetzt nicht zur Last zu fallen. Unzweifelhaft haben die Sicherungen zwischen den Sektoren versagt. Die militärischen Programmspiele sind übereinander hergefallen. Es gab Resultate ohne Beispiel. Was für welche? Ich bin in diesen Dingen kein Experte, aber so viel ich weiß, gibt es kompetente Experten überhaupt nicht. Wir sind auf Vermutungen angewiesen, unter dem Motto Ceterum censeo humanitatem preservandem esse. Sie verstehen Latein, nicht wahr? Ein wenig. Bitte sagen Sie nun, was Sie von mir wollen. Im Augenblick noch gar nichts. Nehmen Sie es nicht übel, aber Sie sind wie jemand, der von der Pest befallen war, als es noch keine Antibiotika gab. Ich darf Ihnen diesen Besuch machen, weil ich mich stur gestellt habe. Man gab mir die Genehmigung nur widerstrebend, ein Ultimum Refugium sozusagen. Die Zahl der Versionen, was auf dem Mond passiert ist, hat durch Sie eine fatale Vergrößerung erfahren. Gerade herausgesagt, weiß man nach Ihrer Rückkehr weniger als vorher. Weniger? Ja, freilich. Man weiß ja nicht einmal, ob Ihr rechtes Gehirn irgendeine kritische Information enthält. Die Zahl der Unbekannten wuchs, als sie sich verringerte. Sie reden wie das Orakel zu Delphi. Die Lunar Agency hat in den Mondsektoren untergebracht, was sie dem Genfer Abkommen zufolge dort unterzubringen hatte. Die Programme der ersten dorthin transportierten Computergeneration blieben jedoch das Geheimnis des jeweiligen Staates und waren der Agentur nicht zugänglich. Das heißt, dass gleich am Anfang ein gefährlicher Unsinn stand. Natürlich, Er war eine Folge der weltweiten Antagonismen. Und lässt sich ein Programm, das nach einigen Jahrzehnten den von den Programmierern eingebauten Sicherungen entgleitet, von einem solchen unterscheiden, das ihnen auf ganz spezifische Weise entgleiten sollte? Das weiß ich nicht. Fachleute werden es aufklären können. Nein, aufklären kann es niemand außer den Leuten, die damals die Programme gemacht haben. »Wissen Sie was, Herr Professor Shapiro?« sagte ich, stand auf und trat ans Fenster. »Ich habe den Eindruck, dass Sie mich in ein zartes Gespinst verstricken wollen. Der Fall wird umso dunkler, je länger wir darüber reden. Was ist auf dem Mond passiert? Man weiß es nicht. Was habe ich wirklich dort erlebt? Man weiß es nicht. Warum habe ich mir diese verdammte Kalotomie zugezogen? Man weiß es nicht.« Kann meine rechte Gehirnhälfte etwas davon wissen? Man weiß es nicht. Ich bitte Sie daher um die Freundlichkeit, mir bündigst darüber Auskunft zu geben, was Sie von mir wollen. Sie sollten sich, wenn Sie von Freundlichkeit sprechen, jeden sardonischen Tonfall verkneifen. Die Freundlichkeit währt bis heute und ist sehr weit getrieben worden. Weil sie im Interesse der Agentur und vielleicht auch jemandes anderen lag. Es sei denn, Sie sagen, man habe mich nur aus Gutherzigkeit beschirmt und behütet. Nun? Nein. Von Gutherzigkeit kann keine Rede sein. Ich habe es Ihnen schon eingangs gesagt. Der Einsatz ist zu hoch. So hoch, dass man Sie, ließen sich Ihnen dadurch sachliche Informationen entreißen, längst ins hochnotpeinliche Verhör genommen hätte. Mir kam eine jähe Vermutung. Ich kehrte dem bereits im Dunkel liegenden Fenster den Rücken, kreuzte die Arme auf der Brust und erklärte mit einem breiten Lächeln: »Ich danke, Professor. Erst jetzt habe ich begriffen, wer mich die ganze Zeit wirklich beschützt hat. Ich sagte es Ihnen ja, aber ich weiß es besser. Die da. Ausgerechnet die da.« Ich öffnete das Fenster und wies auf die über den Bäumen aufgehende Mondsichel, die sich in grellem Weiß vom dunkelblauen Himmel abhob. Der Professor schwieg. »Das hängt bestimmt mit meiner Landung zusammen«, fuhr ich fort. »Damit, dass ich entschlossen war, mit eigenen Füßen auf dem Mond zu stehen und zu holen, was der letzte Sendling gefunden hatte. Ich konnte das tun, weil im Laderaum Raumanzug und Landefähre vorhanden waren. Das war wohl für den Notfall eingepackt worden und ich machte es mir zunutze. Ich weiß zwar nicht, was mit mir passiert ist, als ich in eigene Person landete. Ich weiß es und weiß es nicht. Ich fand den Sendling, aber es war wohl nicht mehr der Molekulare. Ich erinnere mich, dass ich wusste, weshalb ich landete, nicht um ihn zu retten. Das war ja unmöglich und sinnlos, sondern um etwas zu holen. Irgendwelche Proben? Wovon? Daran kann ich mich nicht erinnern. Und obwohl ich die Kalotomie selbst wohl nicht wahrgenommen oder mir wie in Amnesie nach einer Gehirnerschütterung nicht eingeprägt hatte, weiß ich doch noch, dass ich an Bord zurückgekehrt meinen Raumanzug in einen besonderen Behälter stopfte, denn er war ganz mit feinem Staub bedeckt. Es war sonderbarer Staub. Zwischen den Fingern trocken und feinkörnig wie Salz, aber schwer von den Händen abzuwischen. Radioaktiv war er nicht. Ich wusch mich dennoch, als sei er strahlenbelastet. Später habe ich nicht einmal zu erfahren versucht, was das für eine Substanz war. Übrigens bot sich auch gar keine Gelegenheit, solche Fragen zu stellen. Als ich hörte, dass mein Gehirn halbiert ist und wie beschissen ich dran bin, hatte ich wahrhaftig größere Sorgen, als auch nur in Gedanken auf jene Stunde zurückzukommen, die ich auf dem Mond verbracht habe. Was haben Sie eventuell von diesem Staub gehört? Mottenpulver kann es ja nicht gewesen sein. Ich habe etwas mitgebracht, aber was? Mein Gast musterte mich durch seine Brille, mit zusammengekniffenen Augen und einem Pokergesicht. »Warm«, sagte er, »heiß sogar. Ja? Sie haben etwas mitgebracht. Deswegen wahrscheinlich sind sie heil zurückgekehrt, trotz der Landung. Er stand auf und trat neben mich. Wir sahen zum Mond hinauf, der unschuldig strahlend zwischen den Sternen stand. »Die Lunar Expedition Molecules sind dort geblieben«, sprach mein Gast wie zu sich selbst. »Hoffentlich so zerstört, dass sie nicht zu rekonstruieren sind. Sie selbst haben sie zerstört, obwohl sie es nicht wussten, als sie in den Laderaum stiegen, um den Raumanzug zu holen. Damit lösten sie die Ordimo aus, die Auto Demolition. Jetzt kann ich es ja sagen, es spielt keine Rolle mehr. Für einen Berater für Probleme der Neurologie sind sie glänzend informiert«, sagte ich, weiter den Mond betrachtend, der sich eben hinter einem Wölkchen verbarg. »Vielleicht wissen Sie sogar, wer mit mir zurückgekommen ist. Mikroben von dort oben? Ein kristalliner Staub? Gewöhnlichem Sand, ganz unähnlich? Soviel ich weiß, sind es Polymere auf Siliziumbasis, irgendwelche Silizoidea. Aber keine Krankheitserreger? Nein. Warum ist das so wichtig? Weil sie ihnen gefolgt sind. Das kann nicht sein, denn es konnte sein, denn es war so. Ist der Behälter undicht geworden? Nein, wahrscheinlich haben sie eine Portion dieser Teilchen eingeatmet, als sie in der Rakete den Raumanzug ablegten. Und nun schleppe ich sie mit mir herum? Das weiß ich nicht. Gewöhnlicher Mondstaub ist es nicht. Das hat man entdeckt, als sie nach Australien geflogen sind. Ach ja? Dann hat man hinterher also jeden Ort, den ich aufgesucht habe, und das Mikroskop genommen? So ungefähr. Und? Hat man sie gefunden, diese? Er nickte. Wir standen immer noch am Fenster. Der Mond trieb durch die Wolken. Wissen es alle? Wen meinen Sie mit alle? Die interessierten Seiten? Wohl noch nicht. In der Agentur wissen es nur einige. Vom Gesundheitsdienst, ich allein. Warum haben Sie es mir gesagt? Weil Sie selbst schon auf der Spur waren und ich wünsche, dass Sie über die ganze Lage Bescheid wissen. Die meine? Die Ihre und die allgemeine. Ich stehe also tatsächlich unter dem Schutz dieser Dinger. Sie haben es vorhin selbst zu verstehen gegeben. Ich habe nur auf den Busch geklopft. Ist es wirklich so? Ich weiß es nicht, aber das bedeutet nicht, dass niemand etwas weiß. Das Ganze hat verschiedene Geheimhaltungsstufen. Wie ich ganz privat von einigen Freunden hörte, sind Untersuchungen im Gange und vorläufig ist nicht auszuschließen, dass diese Teilchen Verbindungen mit dem Monde halten. Merkwürdig, was Sie da sagen. Was für eine Verbindung? Über Funk? Sicher nicht. Gibt es eine andere? Ich bin hergekommen, um Ihnen einige Fragen zu stellen, und stattdessen nehmen Sie mich ins Verhör. Mir schien, Sie wollten mir ausgiebig die Lage beschreiben, in der ich mich befinde. Ich kann aber keine Fragen beantworten, auf die ich keine Antwort weiß. Also hat mich bisher allein die Vermutung geschützt, der Mond sei fähig und willens, sich meines Schicksals anzunehmen. Shapiro gab keine Antwort. Das Zimmer versank im Dämmer. Mein Gast sah sich nach einem Lichtschalter um, betätigte ihn und der grelle Schein der Deckenlampe blendete und ernüchterte mich. Ich zog die Vorhänge zu, nahm aus der Bar eine angerissene Flasche Sherry, verteilte den Inhalt auf zwei Gläser, setzte mich und wies dem Professor einen Sessel. »Chi va piano, va sano«, sagte er unvermutet, netzte mit dem Sherry aber nur die Lippen, setzte das Glas auf den Schreibtisch und seufzte. »Der Mensch handelt stets nach bestimmten Mustern«, sagte er. »Nur gibt es keine solchen für eine Lage wie die vorliegende. Dennoch muss gehandelt werden, weil Zaudern nichts Gutes bringt. Mit Mutmaßungen gewinnen wir nichts. Als Neurologe kann ich nur so viel sagen, es gibt ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis. Das Erstere wird zum Letzteren, wenn keine plötzlichen Störungen eintreten. An solchen ist aber kaum eine ernsthaftere vorstellbar als die Durchtrennung des Balkens im Gehirn. Was kurz vorher und kurz nachher geschah, kann sich nicht in ihrem Gedächtnis befinden. Wie ich bereits anmerkte, haben sie diese Lücken durch Konfabulation ausgefüllt. Und im Übrigen wissen wir nicht einmal, wer sich in der Offensive und wer sich in der Defensive befindet. Unter keinen Umständen wird eine Regierung zugeben, dass ihre Programmierer die vom Genfer Abkommen festgelegte Aufgabe nicht so ausgeführt haben, wie sie nach allgemeinem Einvernehmen lautete. Auch wenn einer dieser Programmierer auspacken würde, wäre das ohne Bedeutung. Denn weder er noch jemand anderes kann wissen, welchen Gang die Ereignisse auf dem Mond im Weiteren nahmen. In diesem Sanatorium sind sie so sicher wie in einem Käfig voller Tiger. Selbst wenn sie in dieser Feststellung etwas Unwahres finden, können sie nicht hier sitzen bleiben bis in alle Ewigkeit. »Wir reden nun so lange miteinander und drehen uns dauernd im Kreis«, sagte ich. »Sie wollen, dass ich mich, wenn ich es so nennen darf, Ihrer Fürsorge anvertraue.« Ich zeigte mit dem Finger auf meine rechte Schläfe. »Ich bin der Ansicht, dass Sie das tun sollten. Es dürfte, wie ich finde, weder der Agentur noch Ihnen viel nützen, aber ich sehe es als das Günstigste an.« »Ihre Skepsis soll wohl mein Vertrauen wecken«, murmelte ich vor mich hin, als denke ich halblaut. »Sind die Folgen der Kalotomie ganz bestimmt nicht reparabel? Falls es sich um eine chirurgische Kalotomie handelt, so wachsen die durchtrennten weißen Fasern nicht wieder zusammen. Das geht einfach nicht. Andererseits ist bei Ihnen keine Schädeltrepanation vorgenommen worden.« »Ich verstehe«, sagte ich nach kurzem Besinnen. »Sie wollen in mir die Hoffnung wecken, dass da etwas anderes vorliegt. Entweder wollen Sie mich damit ködern, oder Sie glauben selber ein bisschen daran.« »Und? Ihre Entscheidung?« »Ich teile sie Ihnen in den nächsten 48 Stunden mit. Einverstanden?« Er nickte und wies auf die Visitenkarte auf dem Tisch. »Dort steht meine Telefonnummer.« »Was denn? Wir wollen uns verständigen, dass jeder mithören kann?« »Ja und nein. Der Hörer wird nicht abgenommen. Sie warten 10 Rufzeichen ab, wählen die Nummer nach einer Minute wieder und lassen es erneut 10-mal klingeln. Das genügt.« »Das bedeutet mein Einverständnis?« Er nickte und stand auf. »Alles andere ist unsere Sache. Und für mich wird es jetzt Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.«